haben, so gegen 13 wollte ich mal andere Leute sehen. Den Taschen voll Kleingeld, der Kopf frisch gekämpft. So ging ich los, es ist wohl end. Du bist so süß, du bist so nett. Und in deinem Kopf, da ist nur Dreck. Erstmal bezahlen, erstmal ein Bier. Mann, ist das toll, ja, so dachte ich mir. Die Leute kannte ich leider nicht. Egal, als mein Bier, das wollte ich nicht. Du bist so süß, du bist so nett. Und in deinem Kopf, da ist nur Dreck. Du bist mich weich und schreck, lass nach. Ein Jungfrau so zart wie ein Schweinebauch. Ich wusste genau, es lag nicht an ihr. Die Schuld lag einzig bei mir und in mir. Du bist so süß, du bist so nett. In deinem Kopf, da ist nur Dreck. Da stand ich aus, begann mich zu fragen. Wenn du jetzt hingehst, was sollst du sagen? Ich lachte sie an und sie auch zurück. Ihr weiches Gesicht machte mich was verrückt. Du bist so süß, du bist so nett. In deinem Kopf, da ist nur Dreck. Du bist so süß, du bist so nett. In deinem Kopf, da ist nur Dreck. Du bist so nett, und in deinem Kopf, da ist nur Dreck.